Dankeschön. Ja, sind wir zu brachial? Ihr klatscht noch, das ist schön. Ansonsten nehmt uns bitte als Ohrenspülung. Fluss. Was ist jetzt vom Leben? Fluss auf deiner Zeit. Zeit auf dem Fluss der Illusions Weisheit. Dass die ganzen Leute selber mit den Schwimmen lernt vor die zu rudern, in Gesund bestimmt. Los geht aus dem Meer hinaus, es ist für alle gleich. Zeit dahin ist deine Zeit, nutze sie so gut du kannst. Zeit dahin ist deine Zeit, nutze sie so lange du kannst. Durch wilde Wasser und plätschern nur dahin. Und je besser du das, desto mehr kannst du sehen. Ausgesetzt vom Leben im Fluss auf deiner Zeit. Treibst du auf dem Fluss dahin, ersuchst Einsamkeit. Durch die ganzen Leute selben Plätzchen schwimmen. Lernst du nie zu rudern, wegen Richtung bestimmt. Los geht aufs Meer hinaus, wir alle gleich. Zeit dahin ist deine Zeit, nutze sie so gut du kannst. Zeit dahin ist deine Zeit, nutze sie so lange du kannst. Dahin ist deine Zeit, nutze sie so gut du kannst. Zeit dahin ist deine Zeit, nutze sie so lange du kannst.